am Reisen dran. Ich quatz mit Asketen, tanze Taki in Athen. Bin in Tibet, steppen grad mal mit dem Yeti unterwegs. Flieg per Heli bis nach Paraguay zum Panama-Kanal. Über Alpenpässe, grad per Bike mal bis ans Schwarze Meer gefahren. Nächster Plan, ich muss dringend was zechen. Bin auf Weinprobe in Bordeaux, auf Bier, check in Tschechien. Sinier in Sibirien, da war die Ekma. Hammer Feuerwasser mit Indianern, Tequila in Tijuana. Guck so durch Kuba, bei Buena Vista. Kuppel mir ne Matterhorn, nur ein Zug weggisser. Zieh Spuren im Tiefschnee, erklimm die Eiger Nordbahn. Spiel Champions League, schieß grad das einzige Tor. Frien Reykjavik, schwitze auf der Tour de France. Killerblick, nur ein Tritt, Kummer macht einen Spurt nach vorn. Spring in die Foodmonster, Band, Surf, mach sie klar. Flieg mit den Störchen von Europa bis Südafrika. Ich reise weiter, solang ich Geld und Zeit hab, ich find die schönsten Dinge, die unsere Welt bereichern. Wir leben auf dem Koffer, auf der Suche nach Freiheit. Wir werden zu Freizeit, egal wo man einreist. Egal wo man ankommt oder wie man vorankommt. Manchmal denkt man, warte mal, ich brauch einen Tankstopp. Dabei geht es bloß um Sekunden, dann geht es weiter, denn wir wollen den ganzen Globus erkunden. Ich mach die Augen zu, reise in Gedanken fort. Mein Körper bei Synchron, mein Geist an einem anderen Ort. Ab sofort nicht mehr da, erster Stopp Amsterdam. Grachten fahren, Coffeeshop, alles läuft nach Plan. Bin zum Strand, am Atlantik war ich nie zuvor. Spring in die Wellen, schwimm mit deinem Zug bis New York. Bring den Stitz in die Staaten, auch Obama ruft es laut. Schmied dir grad einen Ranzer-Tech ans Weiße Haus. Zieh weiter über die Anden bis Feuerland. Durchkreuze die Bildnis, sitz am Lagerfeuer mit Schaman. Hör mir Geschichten an über den großen Untergang. Menschen werden wie Marionetten, die Erde lummert an. Stumm, Stimme zu, Szenenwechsel zu geil. Augen zu und durch, mach nen Bassjump in Dubai. Besuch Down Under, tauch durch bis Tasmanien. Schlag hier keine Wurzeln, kick die Pille in Kalabrien. Ich reise weiter, solang ich Geld und Zeit hab, ich find die schönsten Dinge, die unsere Welt bereichern. Wir leben auf dem Koffer, auf der Suche nach Freiheit. Wir werden zu Freizeit, egal wo man einreist. Egal wo man ankommt oder wie man vorankommt. Manchmal denkt man, warte mal, ich brauch einen Tankstopp. Dabei geht es bloß um Sekunden, dann geht es weiter, denn wir wollen den ganzen Globus erkunden.